Dreimal gesäum. Weiss Bescheid. Wir sind geil gut und der Mond steigt auf. Pigs hat mich gut, erstmal noch ein Kroche. Über Menschen und Norden kannst du sagen, was du wollt. Wo kann hier nicht trinken, du, das an sie leben, selben Schuld. Denn da lobt's Day und da lobt er dich. Na, Lane in Jay und wie dort zwischen. An Sky kein Style, doch uns rutscht schon oben grün. Dein Geld ist futsch, na, dann möcht wir noch mal üben. Das Leben hier ist duster, zacken, zacken, duster. In Norden steigt die Sinni und deswegen ist die Haven richtig duster. Zappen, zappen, duster. In Norden steigt die Sinni und deswegen ist die Haven richtig duster. Zappen, zappen, duster. In Norden steigt die Sinni und deswegen ist die Haven richtig duster. Zappen, zappen, duster. In Norden steigt die Sinni und deswegen ist die Haven richtig. Ronald Rögen mach ich nicht so. Ich mach schon Tope Sögen. Länger blieben mach ich nicht so. Ich mach wenn Sünden schien. Und Sonnenregen mach ich nicht so. Ich mach ne Buddel rum. Ne Buddel rum. Treffen Riesenkopf. Und der Esel kommt da wie mi dö. Trägt sich wat zusammen. Mit zwei Pieseln dö de Achterdö. Knipp de K den Duster. Und okay, den Tose wie und sie. Morg da tschüss das Küstennebel. Knipp ob na der Schumann. Hier ist Duster. Zappen, zappen, Duster. In Norden steigt die Sinni und deswegen ist die Haven richtig duster. Zappen, zappen, duster. In Norden steigt die Sinni und deswegen ist die Haven richtig duster. Zappen, zappen, duster. In Norden steigt die Sinni und deswegen ist die Haven richtig duster. Zappen, zappen, duster. In Norden steigt die Sinni und deswegen ist die Haven richtig duster. Hier ist das Balkenduster, bahn ich die sich wegen Docke. Hier ist das Leben themlich sinnig und du süß der Sünde. Hier ist der Heben, Grieß und Grau, die Lüa von der Norsig. Hier sind wir nicht einfach bloß slau, hier sind wir Pitch verdammt. Wenn bald mit Morden oder Flowing für mich Flowen mochst, dann wär das was man duster, morgen gibt dir Hitzen doch. Der Flow ist mega duster, Flow ist mega duster. Und wenn der Sünd von Heben fallt, dann sind wir all allen duster, zacken, zacken, duster. In Norden steigt die Sinni und deswegen ist die Haven richtig duster. Zappen, zappen, duster. In Norden steigt die Sinni und deswegen ist die Haven richtig duster. Zappen, zappen, duster. In Norden steigt die Sinni und deswegen ist die Haven richtig duster. Zappen, zappen, duster. In Norden steigt die Sinni und deswegen ist die Haven richtig duster. Zappen, zappen, duster. In Norden steigt die Sinni und deswegen ist die Haven.